Zunächst heißt es also Umweltschutz für übermorgen. Gegenwärtig gibt es auf der Erde mindestens 4 Millionen Tier- und Pflanzarten. Durch menschliche Eingriffe in die Natur wird in den nächsten 20 Jahren 1 Million dieser Arten aussterben. Die schnelle Verarmung der Biosphäre wird von Wissenschaftlern als eine der größten Gefährdungen der Menschheit bezeichnet. Bringen wir alle anderen Arten um, ehe wir schließlich selbst untergehen? Oder kann das in Milliarden Jahren entstandene genetische Potenzial doch noch gerettet werden? Artenschutz ist eine Aufgabe für die Wissenschaft und eine Herausforderung für die Politiker. Christian Schütze beschreibt diese Problematik in der nun folgenden Sendung. Im Herbst 1945 kehrte ein amerikanischer Offizier aus dem besiegten Japan in die Vereinigten Staaten zurück. Im Gepäck trug er eine eigenartige, unscheinbare Kriegsbeute, Weizenkörner. Der Pflanzenzüchter Orville Vogel wusste den kostbaren Schatz zu würdigen, weil er die Weizensorte aus den Katalogen kannte. Ihm gelang es, die amerikanischen Quarantänebehörden von der Nützlichkeit dieses Imports zu überzeugen. Während alle anderen Formen von Kriegsbeute ihren Wert bald verloren, die Patente veralteten, die Maschinen verrosteten, wuchs aus den erbeuteten Weizenkörnern eines der folgenreichsten Friedenswerke, die Grüne Revolution. Gemeint ist damit die gewaltige Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion durch die Züchtung außergewöhnlich ertragreicher Sorten und eine verstärkte mineralische Düngung. Später erwies sich allerdings, dass die Grüne Revolution nicht nur Erfolge, sondern auch Probleme brachte. Was sind die Grundlagen der Grünen Revolution? Im Allgemeinen hat Weizen lange Halme und kurze Ähren. Das bedeutet geringen Ertrag an Körnern und Überschuss an Stroh. Das lange Stroh erschwert die Ernte mit Maschinen und kann nicht immer genutzt werden. Es macht ein Feld gegen Niederschlag und Wind empfindlich und bindet viel vom begrenzten Nährstoffangebot des Bodens zum Nachteil der Körner. Die japanische Sorte hatte dagegen kurzes Stroh und lange Ähren, aber sie war äußerst empfindlich gegen Krankheiten. Orville Vogel und seine Mitarbeiter arbeiteten 10 Jahre. Dann hatten sie dieser Sorte, die unter dem Namen Norin 10 katalogisiert war, durch Kreuzung und Auslese die Eigenschaften krankheitsresistenter amerikanischer Weizensorten eingefügt. Das Ergebnis war die Sorte Gaines. Unerhört ertragreich, mit kurzem Stroh, hart gegen die meisten verbreiteten Krankheiten. Gaines verdrängte rasch alle anderen Weizensorten. Die Ergebnisse der Pflanzenzüchtung von Orville Vogel ergänzten Arbeiten, mit denen amerikanische Pflanzengenetiker schon 1943 in Mexiko begonnen hatten. Die Bemühungen seiner Kollegen fortsetzend entwickelte der Amerikaner Norman Borlaug in Mexiko am Internationalen Zentrum für die Verbesserung von Weizen und Mais die neuen Hochertragssorten, die als mexikanischer Wunderweizen die Grüne Revolution auslösten. Die Hektarerträge stiegen im Durchschnitt auf das Dreifache. 1970 erhielt Borlaug den Friedensnobelpreis. Das Weizenwunder hat die Menschheit während der letzten 25 Jahre vor ganz großen Hungerkatastrophen bewahrt. Denn Weizen ist die wichtigste Nahrungspflanze. Zusammen mit Reis liefert Weizen mehr als die Hälfte aller von Menschen verzehrten Nahrungskalorien. Weniger spektakulär, doch ebenso wichtig, waren die Zuchterfolge bei vielen anderen Nutzpflanzen. Bei Reis und Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hirse, Raps, Erbsen, Bohnen und Kohl. Überall ging es in erster Linie um höhere Erträge. Sie waren und sind das bevorzugte Zuchtziel. Die Erbanlagen einer Pflanze entscheiden freilich nicht allein über den Ertrag. Es müssen günstige Umweltbedingungen hinzukommen. Guter Boden, geeignetes Klima, ein ausreichendes Angebot an Nährstoffen, Wasser, Licht und Pflege, welche die Unkräuter unterdrückt und spezifische Krankheiten sowie unerwünschte Fresser fernhält. Erst wenn alle Faktoren zusammenkommen, können sich die ursprünglichen und hinzugezüchteten Anlagen einer Pflanze entfalten. Aber wenn die Anlagen schlecht sind, schaffen auch optimale Bedingungen keinen Höchstertrag. Das genetische Potenzial wird dann zum begrenzenden Faktor des Wachstums, sowie nach dem Liebig'schen Gesetz derjenige der Nährstoffe, Stickstoff, Kali, Phosphor, das Wachstum begrenzt, der im Verhältnis zum Bedarf einer Pflanze am geringsten angeboten ist. Ziel aller Züchtung ist es, Sorten von Kulturpflanzen zu entwickeln, die dank ihrer Erbanlagen Erträge, die den Arbeitsaufwand lohnen, auch auf armen Böden in kalten Regionen oder in Trockengebieten liefern. Erwünscht sind Pflanzen, die ihre Samen rascher zur Reife bringen, indem sie das Energieangebot des Sonnenlichts nicht nur zu einem Viertelprozent, sondern zu einem halben Prozent ausnützen. Sie sollen gegen Schädlinge und Krankheiten resistent sein, Frost und Hitze überstehen, mit wenig Wasser auskommen, Salz im Boden vertragen und der Luftverschmutzung und toxischen Ionen im Boden nicht leiden. Auch bessere Proteinqualitäten sind ein Zuchtziel. Gewünscht wird auch, dass die äußere Gestalt einer Pflanze, zum Beispiel Kurzstroh bei Getreide oder eine bestimmte einfache Idealform bei Rüben, sich an die jeweilige Wirtschaftsform einer Region anpasst. Die Züchtung versucht, diese Wünsche zu erfüllen, indem sie aus dem breiten genetischen Bestand der Arten die gewünschten Eigenschaften herausarbeitet. Dazu bedient sie sich des uralten Mittels der Auslese solcher Individuen aus der Gesamtheit der jeweiligen Art, die Experten sagen, einer Pflanzenpopulation, die erwünschten Eigenschaften haben. Diese werden dann weitergezüchtet. Vor etwa 10.000 Jahren, während der neueren Steinzeit, begannen die damals noch Jäger und Sammler eher unbewusst mit der Pflanzenzucht. Aus dem reichen Angebot an Gräsern zum Beispiel sammelten sie jene mit den größten Körnern und solche, die gewissermaßen aus der Art geschlagen waren, weil sie ihre Samen nicht sofort nach der Reife ausstreuten, sondern in der Ähre festhielten. Wenn diese Menschen auf ihren zyklischen Wanderungen zu den Lagerplätzen des Vorjahres zurückkehrten, sahen sie, dass dort die sonst recht seltenen Halme mit großen Körnern und geschlossenen Ähren dicht standen, gewachsen aus verschütteten Körnern des Vorjahres. So entdeckten die Sammler eine der Bedingungen von Sesshaftigkeit und Landwirtschaft, die Möglichkeit, nützliche Pflanzen an festem Standort konzentriert anzubauen. Seither widmen sich Menschen systematisch der Pflanzenzucht. Viele Jahrtausende hindurch geschah das eher individuell, nach ortsüblichen Traditionen und weitergegebenen Erfahrungen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts dann in Zuchtbetrieben. Das waren meist große Güter von Landwirten mit wissenschaftlichen Neigungen. Seit Ende des vorigen Jahrhunderts schließlich gibt es Pflanzenzucht auf wissenschaftlicher Grundlage, nachdem Gregor Mendel die Gesetze der Vererbung erkannt und beschrieben hatte. Der außerordentliche Erfolg der wissenschaftlichen Züchtung während der letzten Jahrzehnte hat eine Gefahr verstärkt, die von weitsichtigen Botanikern und Züchtern bereits in den 20er und 30er Jahren vorausgesehen worden ist. Es ist die Gefahr des Verlustes der Wildformen, aus denen die heutigen Zuchtsorten entwickelt worden sind. Mit der grünen Revolution ist diese Gefahr akut geworden. Überall auf der Welt bemühen sich Bauern um Saatgut der modernen Sorten mit hohem Ertrag. Sie bauen sie möglichst großflächig an, sofern es ihnen gelingt, genügend Wasser, Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel herbeizuschaffen, die Bedingungen des hohen Ertrages sind. Regierungsprogramme und die Welternährungsorganisation FAO in Rom unterstützen sie dabei. Besseres Saatgut schafft höhere Erträge, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren. Aber der Fortschritt in der Pflanzenzüchtung hat seinen Preis. Die FAO sah schon frühzeitig die Gefahren. Sie veranstaltete 1961 die erste Konferenz über die drohende Verengung des genetischen Reservoirs von hochgezüchteten Nutzpflanzen. 1974 berief sie eine Beratergruppe zur intensiven Bearbeitung dieser Probleme und zur Organisation von Gegenmaßnahmen. Das ist der Internationale Ausschuss für pflanzengenetische Hilfsquellen, International Board for Plant Genetic Resources. Im ersten Tätigkeitsbericht dieser Arbeitsgruppe über die Zeit von 1974 bis 1978 heißt es: Die genetische Vielfalt der Nutzpflanzen ist einer der kostbarsten Schätze der Menschheit. Sie geht aber fast überall verloren und das ist gefährlich aus mehreren Gründen. Erstens, genetische Hilfsquellen, Ressourcen, sind dort bedroht, wo bisher vielfältige Landrassen unter traditionellen Methoden angebaut wurden, wo sich nun aber das Tempo der landwirtschaftlichen Entwicklung beschleunigt. Zweitens, größere Sammlungen von genetischem Material sind in der Vergangenheit unzureichend gepflegt worden. Drittens, die Pflanzenzucht hat das Material auf eng umschriebene Ziele hin konzentriert. Damit wurde die genetische Basis der Zuchtsorten sehr schmal, was die Uniformität gefördert und die Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge erhöht hat. Genetische Vielfalt ist aber unentbehrlich, wenn man Neuzüchtungen versucht. Professor Gerhard Fischbeck, Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der Technischen Universität München in Freising-Weihenstephan, hat die Bundesrepublik in dieser Beratergruppe, die sich regelmäßig in Rom trifft, von 1974 bis 1980 vertreten. Im Gespräch mit dem Autor dieser Sendung erklärt er, warum genetische Vielfalt nötig ist. Warum will man denn überhaupt Wildpflanzen erhalten, wenn man doch diese wunderbaren Zuchtsorten hat? Pflanzenzucht ist doch eine Menschheitsbeschäftigung seit vielen tausend Jahren. Und alle unsere Nutzpflanzen sind aus Wildpflanzen gezüchtet. Das ist eine große Kulturleistung vieler Generationen vor uns. Und was ist nun der Grund dafür, dass man plötzlich sagt, wir müssen die Wildpflanzen wieder haben oder erhalten? Man sollte nicht nur von Wildpflanzen sprechen, sondern primitive Kulturformen und Sorten sofort hinzufügen. Die Kulturleistung, von der Sie gerade sprachen, war keine wirklich bewusste Pflanzenzüchtung, sondern man hat unter den bestimmten Klima- und Bodenverhältnissen Formen angereichert, die hier einigermaßen vernünftig angebaut werden können. Es handelt sich also um eine natürliche Auslese unter Beteiligung des Menschen, zum Beispiel im Hinblick auf die Bevorzugung von größeren Getreidekörnern. Daraus haben sich sogenannte Landsorten entwickelt. Diese Landsorten stellen in der Regel ein Gemisch aus sehr vielen genetisch unterschiedlichen Individuen dar, auch wenn sie bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben. Zum Beispiel die Anpassung an unsere Winter- und Wetterbedingungen oder die Ernte von häufig größeren Körnern, als sie beispielsweise von echten Wildpflanzen gebildet werden würden. Trotzdem ist auch in diesen Gemischen von Landsorten immer noch eine sehr große Vielzahl von unterschiedlichen Genotypen enthalten. Es waren also auf den Feldern mit Landsorten in früheren Zeiten keineswegs alle Ähren nun großkörnig, sondern es gab unter 100 Ähren ein oder zwei dieser Art. Es gab kurze und lange. Richtig. Und diese genetische Vielfalt, die sich dort erhalten hat, zählt im Grunde genommen mit zu dem genetischen Potenzial einer Kulturpflanzenart. Die heutigen Sorgen um die Erhaltung der genetischen Vielfalt lassen sich auf eine anfänglich vernachlässigte Nebenwirkung der bewussten Pflanzenzüchtung zurückführen, die erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa begonnen hat. Man versuchte mit pflanzenzüchterischen Methoden aus der Vielzahl der Genotypen in einer Landsorte die jeweils leistungsfähigsten auszulesen. Dieses Vorgehen hatte natürlich enorme Vorteile für die Leistungssteigerung, aber es bedeutete auch, dass die übrigen Genotypen aus dem Anbau verdrängt wurden. Die Zuchtsorten, die dann an die Stelle von Landsorten getreten sind, bestehen auch heute nicht allein aus einem einzigen Genotyp. Soweit ist die Vereinheitlichung eigentlich nicht gegangen, aber im Vergleich zur Landsorte handelt es sich doch um eine ganz extreme Einschränkung in der Zahl der Genotypen. Und je erfolgreicher nun die Zuchtsorten sind, umso stärker verdrängen sie die alten Landsorten. Und damit kommt es zu einer zunehmenden Einheitlichkeit ganzer Kulturarten. Man spricht heute von ihrer genetischen Verwundbarkeit, denn die Vereinheitlichung im Genotypus macht sie zum Beispiel gegen das Auftreten von bestimmten Krankheiten, die gerade vorherrschen und diesen Genotyp besonders leicht befallen können, stark anfällig und verwundbar. Und die einzelne Wildpflanze oder das durchschnittliche Exemplar der Landsorte ist nicht anfällig. Unter der Vielzahl der Genotypen in einer Landsorte sind immer einzelne schwächer oder auch zum Teil gar nicht anfällig, andere hingegen genauso anfällig als etwa die Zuchtsorten. Das ist also der Grund dafür, dass man eben Wildpflanzen erhalten will. Deswegen braucht man das genetische Potenzial auch unter den Wild- und Primitivformen, weil dort viele unterschiedliche Resistenztypen vorhanden sind. Die alten Pflanzenzüchter haben dieses Problem schon erkannt. Als sie ihre ersten Auslesen fertig hatten, mussten sie damit beginnen, verschiedene Typen untereinander zu kreuzen, um daraus neues Zuchtmaterial zu entwickeln. Dazu sind sie natürlich darauf ausgewiesen, neue, brauchbare Kreuzungseltern sich zu beschaffen. Das heißt, sie waren stets darum bemüht, ein Mindestmaß an genetischer Diversität als Ausgangsbasis für weiterführende Zuchtarbeit in ihren Zuchtgärten zu erhalten. Aber an eine systematische Erhaltung der genetischen Vielfalt einer Kulturpflanzenart haben sie dabei zunächst nicht gedacht. In den 20er Jahren rief der Leningrader Botaniker und Pflanzengenetiker Nikolai Iwanowitsch Wawilow seine wissenschaftlichen Kollegen in aller Welt zur Sicherung der genetischen Bestände von Primitivsorten und Wildformen auf. Ein anderer Pionier dieser Arbeit war Hans Stubbe aus Gatersleben. Dort gibt es heute ein Institut für Züchtungsforschung in der DDR. Expeditionen wurden in jene Weltgegenden entsandt, in denen die Wildformen unserer wichtigsten Kultursorten heimisch sind. Wawilow nannte sie Gebiete der Diversität. Für die Getreidezüchter wurde der Vorderorient zum Suchgebiet. Nicht zuletzt durch archäologische Funde war bekannt, dass die Urformen einiger Getreidearten, die später in den großen Kulturen des Zweistromlandes angebaut worden sind, aus dem nördlichen Syrien und der östlichen Türkei stammten. Andere Expeditionen gingen in die peruanischen Anden. Dort haben vor 6000 Jahren Indios die ersten genießbaren Kartoffeln aus der wildwachsenden, bitteren, giftigen Nachtschattenpflanze Solanum tuberosum gezüchtet. In den Trümmern von Tehuacan fand man unter den älteren Schichten aus der Steinzeit 7000 Jahre alte Maiskolben in der Größe von Kiefernzapfen. Die Indianer haben daraus Mais mit vielfach größeren Kolben gezüchtet, die auch nach der Reife die Körner hielten. Just Herbig erinnert in seinem Buch Die Geningenieure an die Leistung dieser unbekannten Züchter, auf deren Arbeit bis heute die konventionelle Pflanzenzüchtung aufbaut. Die Pflanzen der verachteten Indianer, die seit dem 16. Jahrhundert als unscheinbares Nebenergebnis räuberischer Eroberungszüge der Spanier und Portugiesen nach Europa gebracht wurden, beeinflussten die Entwicklung Europas nachhaltiger als alles Gold und Silber der Inkas und Azteken, das Anlass zur Plünderung und Ausrottung ganzer Völker gewesen war. Von den vier wichtigsten Nahrungspflanzen der Welt sind Mais und Kartoffeln indianische Züchtungen. Andere Expeditionen, auch deutsche, gingen in das subtropische und tropische Asien, die dritte Weltregion, aus der wichtige Nahrungspflanzen unserer Zeit kommen. Wissenschaftler sammelten dort Wildformen von Reis, der nach dem Weizen bedeutendsten Getreideart, von der es allein rund 30.000 Landsorten gibt. Schließlich erkundeten Wissenschaftler im östlichen Afrika, besonders in Äthiopien, Wildformen von Hirse, des wichtigsten Getreides südlich der Sahara. Aus den Funden der verschiedenen Expeditionen entstanden schon vor dem Zweiten Weltkrieg nationale Sammlungen. In den 50er Jahren zeigte sich aber, dass das Aussterben der Bestände an Wildformen und der Landsorten nur in großer internationaler Zusammenarbeit verhindert werden konnte. Damit geriet das Thema in weltpolitische Auseinandersetzungen, zuerst in den Ost-West-Konflikt, später in den Nord-Süd-Konflikt. Der Wert des großen Schatzes der Menschheit wurde erkannt. Aber zugleich zeigte es sich, dass nationale und begrenzte Interessen die Oberhand gewannen. Auf die Frage, ob genetische Ressourcen als eine Art Nationaleigentum betrachtet werden können, antwortet Professor Fischbeck. Ursprünglich haben größere Länder mit systematischen Pflanzensammlungen begonnen. Einfach deshalb, weil sie fachlich und auch materiell über das dafür benötigte Potenzial verfügten. Und es ist deshalb kein Wunder, dass die größten Sammlungen von primitiven Kulturpflanzen in der Sowjetunion, das ist die Tradition von Wawilow, vorhanden sind. Auf der anderen Seite hat auch das amerikanische Landwirtschaftsministerium in ganz enormer Weise Material sammeln lassen. Daneben haben dann auch viele andere Industrieländer ähnliche Aktivitäten zunächst einmal auf nationaler Ebene eingeleitet. Sicher stand dabei der Gedanke Pate, dass daraus Nutzen zu ziehen wäre. Da war aber auch großes wissenschaftliches Interesse von Bedeutung. Nämlich, man wollte die genetische Vielfalt der einzelnen Kulturpflanzenarten besser erforschen. Und dann hat auch schon sehr früh der Austausch begonnen. Das Deutsche Reich wurde in den 30er Jahren auch international aktiv mit der Ausrüstung einer großen Hindukusch-Expedition. Durch ergänzenden Austausch mit anderen Ländern wurde schließlich eine größere Sammlung aufgebaut. Sie wurde auch im Krieg weiter ergänzt, zum Beispiel durch Material aus den in Russland besetzten Gebieten und Instituten. Der größte Teil dieses Materials ist schließlich in Gartersleben, in der heutigen DDR, zu einer bedeutenden Kulturpflanzensammlung unter Leitung von Herrn Stubbe zusammengefasst worden. Die Entstehung solcher Sammlungen ist ganz ähnlich auch in vielen anderen Fällen. Es geht oft darauf zurück, dass eine wissenschaftlich interessierte Persönlichkeit genügend Interesse dafür erwecken konnte. Und aus den schon existierenden Sammlungen war es sehr leicht, eine gewisse Basis zu beschaffen. Das hat eigentlich immer und früher besonders leicht funktioniert. Koordinierte Anstrengungen zur Sicherung genetischer Reserven gab es jedoch kaum. Sie sagten, früher sei der Austausch problemlos gelungen. Hat sich das jetzt geändert? Zunächst haben sich größere administrative Hemmnisse entwickelt. Ganz besonders auch beim Materialaustausch, von dem wir gerade gesprochen haben. Oft wird er heute von einem sehr bürokratischen Prozess abhängig gemacht. Und man kann wohl sagen, dass in diesem Bereich die oft sehr großen Institutionen in den Ostländern besonders schwerfällig reagieren. Am besten funktionieren auch heute dorthin rein persönliche Brücken. Ein offizielles Schreiben wird oft nur sehr zögernd, manchmal auch gar nicht beantwortet. Oft sind bestimmte formale Fragen sehr genau einzuhalten. Es müssen Abkommen vorhanden sein und nur bestimmte Institutionen sind überhaupt berechtigt, einen solchen Austausch vorzunehmen. Zum Teil wird auf Parität geachtet, das heißt, die Zahl der Austauschmuster hin und her muss ziemlich gleich sein, was natürlich von der Natur der Sache eigentlich nicht begründet werden kann. Ist das nun selbstlaufende Bürokratie oder hat das System? Steckt eine politische Absicht dahinter, sodass man sagt, wir geben von unseren Wildpflanzen ebenso wenig etwas her wie von unseren Zuchtergebnissen, wenn wir nicht etwas Gleichwertiges zurückbekommen? Ich persönlich glaube, dass der administrative Selbstzweck die größere Rolle spielt. Zumal die Administration von oft sehr großen Apparaten oft nicht mehr mit den eigentlichen Sachproblemen in engem Kontakt steht. Manchmal könnte es natürlich auch sein, dass tatsächlich politische Überlegungen hineinspielen und man in Wirklichkeit sagen will, nein, da wird nichts getauscht. Das ist ein Schatz, den wir haben und den wollen wir behalten. Man muss aber auch sagen, dass es ganz andere Haltungen gibt. Zum Beispiel verfolgen die Amerikaner eine betont offene Politik auf diesem Gebiet. Aus der vom US-Landwirtschaftsministerium unterhaltenen Sammlung kann praktisch jeder private Züchter oder jede Institution kleine Saatgutmuster beziehen, wenn man nur eine bestimmte Katalognummer und das beabsichtigte Interesse dort andeutet. Deswegen ist nun die amerikanische Sammlung im Grunde genommen sehr weit in der Welt verstreut. Daraus hat sich dann allerdings eine andere Schwierigkeit entwickelt. Dieses Material unterlag vielen Verwechslungen, Schreibfehlern in anderen Sprachen und so weiter. Und über langjährige Vermehrungen hinweg ist schließlich eine große Konfusion entstanden. Und man weiß heute nicht mehr genau, was eigentlich doppelt ist und was neu oder anders ist. Man kann nur schätzen, dass in manchen großen Sammlungen von Getreide, besonders Weizen, bis zu 30% der dort enthaltenen Nummern Dubletten aus anderen Sammlungen sind, aber genau weiß man es nicht. Von größter Bedeutung ist nun, dass die neuartigen Probleme der beschleunigten genetischen Erosion in den Entwicklungsländern nur auf dem Wege weiterer internationaler Kooperation gelöst werden können und dabei natürlich die Sauberkeit in der Identität der einzelnen Muster absolut aufrechterhalten werden muss. Und man kann sich als Laie kaum vorstellen, was allein dieses Problem für Schwierigkeiten macht. Um administrative Schwierigkeiten institutionell zu überwinden und Ordnung in die Sammlungen zu bringen, wurde 1974 die schon erwähnte Beratergruppe der FAO gegründet. Das international zusammengesetzte Gremium koordiniert weltweite Aktivitäten zur Sicherung von genetischem Material. Es ist eine von 11 Institutionen, die von der Beratergruppe für internationale Landwirtschaftsforschung, der Consultative Group on International Agricultural Research, betrieben und finanziert werden. Diese Beratergruppe wurde 1971 gemeinsam von der Welternährungsorganisation, der Weltbank und dem Umweltprogramm der UNO gegründet, um die Landwirtschaft der Entwicklungsländer zu fördern. Die anderen 10 Einrichtungen neben der Beratergruppe zur Genetik sind das Reisforschungsinstitut IRRI in Los Baños auf den Philippinen, das schon erwähnte Mais- und Weizeninstitut in Mexiko, an dem Norman Borlaug Direktor des Forschungsprogramms Weizen war, das Zentrum für Landwirtschaft in den Tropen in Palmira, Kolumbien, ein Institut mit derselben Aufgabe in Ibadan, Nigeria, das Internationale Kartoffelinstitut in Lima, Peru, das Institut für Nutzpflanzen in halbtrockenen Gebieten in Hyderabad in Indien, das Forschungsinstitut für Tierkrankheiten in Nairobi, Kenia, das Zentrum für Tierhaltung in Addis Abeba, Äthiopien, das Westafrikanische Reisinstitut und das Landwirtschaftliche Forschungszentrum für Trockengebiete in Afrika. Die Beratergruppe für Genetik bildete 5 Untergruppen mit Spezialisten für Weizen, Reis, Mais, Hirse und Bohnen. Die Berater organisieren den internationalen Austausch von genetischem Material. Sie sorgen für die gegenseitige Information zwischen Instituten und entwickeln allgemein anerkannte, standardisierte Beschreibungen von Sorten. Sie inventarisieren die Bestände der nationalen Sammlungen. Im Verlauf der Aktivitäten der Berater sind Forschung und Sammlung von genetischem Material auch auf Bananen und Kokosnüsse ausgedehnt worden. Der Aufbau von Wildpflanzensammlungen in Nordafrika ist angeregt und unterstützt worden. Dort ist die Gefahr des Aussterbens von Arten besonders groß. 2 Fachleute wurden in den Nahen und den Mittleren Osten entsandt, um in Afghanistan, Iran, Pakistan und Syrien den Aufbau nationaler Sammlungen zu unterstützen. Entsprechende Arbeiten in der Türkei und im Irak werden von der FAO-Zentrale in Rom betreut. Die Berater haben auch bei der Ausarbeitung eines Regionalplanes für Südostasien geholfen, auf den sich die Regierungen von Indonesien, Malaysia, Papua-Neuguinea, Thailand und den Philippinen geeinigt haben. Unabhängig von nationalen Aktivitäten haben die Berater Expeditionen ausgeschickt. Diese sammeln in Ostafrika und in der Sahelzone Wildformen und Landsorten von Hirse, Negerhirse und Gemüsepflanzen, in Südamerika Futterpflanzen, in Chile und Argentinien primitive Typen von Kartoffeln, in anderen südamerikanischen Ländern Wildformen von Erdnüssen und Mais. Die Berater haben die Zusammenarbeit der bestehenden großen Genbanken für die wichtigsten Nahrungspflanzen organisiert. An dieser Arbeit beteiligen sich 60 nationale, internationale und regionale Forschungsinstitute. Die Berater haben Richtlinien und Normen für Bau und Betrieb von Genbanken herausgegeben. Ausbildungsprogramme für das Personal von genetischen Sammlungen werden finanziert, besonders in Entwicklungsländern. Ferner ist ein Nachrichtendienst für die rasche Verbreitung von Informationen gegründet worden. Vor allem haben die Berater angesichts der riesigen Aufgabe zunächst einmal Prioritäten festgesetzt. Sie fragten, wo müssen wir am schnellsten eingreifen, um unersetzliche Bestände zu retten? Dem aus 20 Mitgliedern bestehenden Beratungsgremium und seinem Sekretariat in Rom stehen jährlich 3 Millionen Dollar für alle Aktivitäten zur Verfügung. Das ist keine sehr große Summe. Aber muss man sich überhaupt so sehr auf die Arbeit der Berater konzentrieren? Der Autor der Sendung fragte Professor Fischbeck. Hunderttausende von Weizenmustern liegen mehr oder weniger gut klassifiziert in den nationalen Genbanken und in den regionalen Forschungsinstituten. Wäre es nicht möglich, aus ihnen allein alle künftigen Wünsche der Züchter zu befriedigen? Warum werden Wildpflanzen gesammelt, wo doch in diesen 100.000 Mustern von Landsorten das gesamte genetische Potenzial der Arten enthalten ist? Die Wildpflanzen und die noch nicht gesammelten Landsorten stellen eben immer neuartige Kombinationen dieses Potenzials dar, die unter Umständen besonderes züchterisches Interesse verdienen. Und natürlich weiß man nicht, ob man schon wirklich das gesamte genetische Potenzial einer Art tatsächlich erfasst hat und nicht auch noch immer neue Gene in diesen Formen, die jetzt gesammelt werden, enthalten sind. Es ist also unter Umständen einfacher, Wildformen zu suchen, die in einer bestimmten Landschaft, für die man eine Zuchtsorte entwickeln möchte, gut angepasst und krankheitsresistent sind, als in Landsorten oder gar Zuchtsorten nach solchen Eigenschaften zu suchen. Sie haben recht. In vielen Fällen sind es besonders günstige Genkombinationen, die einen Anpassungskomplex darstellen, der auch in Wildpflanzen vorkommen kann. und dann für die Züchtung besonders Nutzen stiften könnte. Und wenn man nun solche Wildpflanzen nicht mehr findet, könnte man in einer Region, die früher einmal interessante Wildformen beherbergt hat, auf einem ungestörten größeren Areal heutige Zuchtsorten und alte Landsorten aus Sammlungen einfach aussehen, sie sich einige Jahre lang selbst überlassen und dann nach Früh- und Wildformen suchen. Könnte man solche finden? Wirkungsvoll würde das Ganze erst, wenn zwischen diesen Formen auch in stärkerem Maße Kreuzungen herbeigeführt werden können oder auf natürlichem Wege sich ereignen. Erst dann kommt es zur Neukombination zwischen diesen bisherigen Zuchtsorten und den dort eingeführten Wildpflanzen. Und dann ist es ziemlich sicher, dass man erwarten darf, dass auf dem Wege der natürlichen Auslese neue Pflanzentypen entstehen würden, die an die dortigen Bedingungen besonders gut angepasst sind. Nicht aber von vornherein eine hohe Leistung im Sinne des vom Menschen erwarteten Ertrages bringen. Aber die Wiederherstellung von Wildpflanzen, wie sie vielleicht vor 100 Jahren einmal in einer Gegend existiert haben, ist nicht so ohne weiteres möglich, dadurch, dass man einfach Zuchtsorten und Landsorten sich selbst überlässt. Nein, man kann nicht garantieren, dass das nun genau die gleichen Formen werden, sondern im Typ würden sie dem wahrscheinlich wieder nahestehen, was früher einmal dort war. Aber in allen Einzelheiten kommt das Gleiche sicherlich niemals wieder, wie wohl auch niemals der gleiche Mensch irgendwann wieder entsteht. Also auch aus diesem Grunde Erhaltung dessen, was schon da ist. Ja. Landsorten und viele andere Sorten sind das Ergebnis der unermüdlichen, seit Jahrtausenden geübten Praxis, aus Wildpflanzenbeständen jene Individuen herauszusuchen, die besonders erwünschte Eigenschaften haben. Ihre Samen dann auszusehen und sie mit Pflanzenindividuen gleicher Eigenschaften zu kreuzen. So entstanden aus Wildpopulationen, in denen Hunderttausende bis Millionen von Genotypen vorkamen, weitgehend einheitliche Sorten, aus nur wenigen Genotypen von der erwünschten hohen Leistung. Dem Ziel, genetisch reine Bestände aufzubauen, ist man bei selbstbefruchtenden Pflanzen schon recht nahe gekommen. Meist sind es nur noch 10 bis 20 verschiedene, einander sehr ähnliche Genotypen, die sich nebeneinander in einem modernen Hochzucht-Weizenfeld mit Hochzucht-Samen finden. Bei fremdbefruchtenden Pflanzen dagegen ist die Variationsbreite noch sehr groß. Ein Roggenfeld in der Bundesrepublik zum Beispiel besteht aus 50.000 bis 100.000 Genotypen. Die Konzentration auf den Ertrag als wichtigstes Zuchtziel hat zu der erwähnten genetischen Verwundbarkeit der Zuchtsorten geführt. Ihre Einheitlichkeit macht sie anfällig gegen Schädlinge und Krankheiten. Die naheliegende und praktizierte Methode, aus Feldern mit krankheitsbefallenden Hochzuchtsorten jene Pflanzen auszulesen und weiterzuzüchten, die nicht befallen sind, hilft nicht zu dauerhaft resistenten Sorten. Warum das so ist, erklärt Professor Fischbeck. Nach vielen, vielen Umwegen, die immer wieder gemacht worden sind in der Hoffnung, eine Sorte oder einen Pflanzentyp zu züchten, der wirklich für Krankheiten und Schädlinge unangreifbar bleibt, setzt sich heute die Erkenntnis durch, dass die Stabilität natürlicher Populationen gegen die sie bedrohenden Krankheiten an ein Mindestmaß genetischer Diversität gebunden ist. Es ist daher notwendig, dass man so viel genetische Variabilität wie erforderlich auch in unsere Zuchtsorten wieder hineinbringt. Wir sind in vielen Fällen in der Vereinheitlichung dieser Erbanlagen, die die Abwehr oder die Reaktion gegenüber Krankheiten betreffen, zu weit gegangen, haben sogenannte vollresistente Sorten gezüchtet. Und im Regelfall spielt sich dann Folgendes ab. Eine Sorte ist zunächst vollständig resistent gegen eine bestimmte Gruppe von gefährlichen Krankheitserregern. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um die gerade vorherrschenden Erregertypen in der Population des Krankheitserregers. Wegen ihrer Resistenz könnte sie sich durchsetzen, breitet sich mehr und mehr aus, und dieser Vorgang ruft nun eine Gegenselektion von besser angepassten Erregertypen hervor, die dann mit der Zeit in der Population des Krankheitserregers die Überhand gewinnen und damit die ursprünglich sozusagen vollresistente Sorte anfällig machen. Dieses System bricht auf diesem Wege eigentlich immer wieder zusammen und man muss versuchen, es von neuem zu etablieren. sodass schließlich das Argument eben heute an Überzeugungskraft gewinnt, dass man eben gleich mit verschiedenen Genen innerhalb der einzelnen Sorten oder gleichzeitig innerhalb verschiedener Sorten gegen solche Krankheiten arbeitet und damit mehr Stabilität in das Krankheitsreaktionsschema unserer Kulturpflanzen hineinbekommt. Also man sucht Pflanzen, die auf unterschiedlicher Basis resistent sind. Nicht nur vollresistent, sondern auch solche, bei denen man weiß, dass sie auf genetischer Basis beruhend nur schwach befallen werden. Sie werden zwar krank, aber bringen doch einen guten Ertrag. So ist es. Und wir dürfen da also dann nicht mehr damit rechnen, und es war vielleicht von Anfang an eine Utopie, dass wir Krankheiten durch Resistenzzüchtung vollständig ausrotten, aber wir können ein besseres Gleichgewicht herstellen, als das sich zuletzt eingestellt oder eingebürgert hat. Der Wunsch, an neuen Standorten unter sich wandelnden wirtschaftlichen Bedingungen ertragreichere Nutzpflanzen anzubauen, stellt den Züchtern neue Aufgaben. Aber die Natur macht die schon erreichten Zuchterfolge oft wieder zunichte. Deshalb sind seit Beginn der wissenschaftlichen Zucht von Nutzpflanzen 10.000 bis 20.000 Zuchtsorten, zum Beispiel von Weizen, entwickelt worden. Genutzt werden davon weltweit heute nur 1.000 bis 2.000. In der Bundesrepublik sind es etwa 40, in Frankreich 60, in Amerika 120. Die anderen waren irgendwann einmal abgebaut, wie die Züchter sagen. Das heißt, sie ließen dem Ertrag nach. Viele Sorten zogen auch Krankheiten oder Schädlinge auf sich, die sich innerhalb ihrer an Genotypen reichen Population auf diese besondere Zuchtsorte spezialisiert und damit massenhaft vermehrt hatten. Jeder Zuchterfolg führt nach der Logik der Natur zum Erfolg eines Spezialfeindes der Art. Deshalb ist Pflanzenzucht eine nie endende Aufgabe. Es ist klug, sich dabei der Vorarbeit der Natur zu bedienen. Diese hat in der dynamischen Auseinandersetzung zwischen Pflanzen und ihren Schädlingen die genetische Variabilität entstehen lassen, die es einer Art erlaubte, sich zu behaupten. Diesen genetischen Fundus, also die erblich entwickelte Widerstandskraft, nicht zu erhalten, würde bedeuten, dass wir die Ergebnisse eines viele Millionen Jahre währenden Prozesses einfach vernichteten. Um diesen Fehler zu vermeiden, will die Beratergruppe für Fragen der Pflanzengenetik ein internationales Netz von Sammlungen für genetisches Material von Genbanken schaffen. Im Bericht der Berater heißt es: Die Gruppe wird weitere Institutionen suchen müssen, die bereit sind, eine Dauerlagerung oder andere Formen der Erhaltung von wichtigen Nutzpflanzen zu übernehmen. Ein Anfang ist gemacht, und in den nächsten 5 Jahren sollte die Aufgabe für die wichtigsten Pflanzen vollendet sein, sodass Basisbestände festgehalten und durch Duplikate an anderen Orten auch gesichert sind. Doch muss die Gruppe auch für zuverlässige Querverbindungen zwischen den Instituten sorgen, vor allem unter denen, die aktive Sammlungen haben und die letztlich verantwortlich sind für die Vermehrung, Erneuerung, Bewertung und den Austausch von Samen. Wie sieht eine solche Sammlung aus? Ist das ein Garten, in dem man die Pflanzen nun einfach sich selbst überlässt, wachsen lässt? Darüber wird heute noch immer viel diskutiert, und zwar aus wissenschaftlichen Gründen. In diesen Problemkreis hinein fällt zunächst einmal rein botanisches Interesse, das einfach die gesamte Formenvielfalt studieren möchte und daher das einzelne Individuum, wenn es nur anders ist als irgendein anderes, schon als schützens- und beobachtenswert ansieht. Von genetisch-züchterischer Seite schraubt man die Ansprüche längst nicht so hoch. Mit 2 heterozygoten Genen lassen sich 9 unterschiedliche Genotypen herstellen, mit 10 heterozygoten Genen bereits 1024 unterschiedliche Genotypen rekombinieren. Als Züchter könnte man nun auch sagen, ich brauche nicht alle 1024 Genotypen, sondern nur die Gewissheit, dass also diese 10 heterozygoten Genorte und Allele mindestens einmal vertreten sind, weil man daraus dann durch züchterische Arbeit das Wertvolle wieder kombinieren kann. Sie sagten, 120.000 Sorten Weizen haben die Amerikaner in einer großen Zahl von Sammlungen. Wird der Samen aufgehoben, sodass die Keimfähigkeit nicht leidet, oder muss zwischendurch mal wieder eine Pflanze aufgezogen werden? Im Prinzip spielt beides eine Rolle. Früher hat man Sortimente, also solche Sammlungen, in jedem Jahr neu angebaut. Später hat man dazwischen ein- oder mehrjährige Pausen eingelegt, weil man zum Teil die Arbeit nicht mehr schaffen konnte, auch weil man Vermischungen vermeiden wollte. Und inzwischen hat man nun gelernt, durch weitere Forschungsarbeiten, dass man bei ganz niedrigen Feuchtigkeiten in den Samen von ungefähr nur 5-7% und einem langsamen Übergang zu Temperaturen um minus 20 Grad ein gesundes Saatgut, Keimfähigkeit, über hunderte von Jahren lagern kann. Und auf dieser Basis versucht man nun heute, gewisse Grundmengen von solchen interessanten Formen, etwa 1-2 Kilo, in ein sogenanntes Basislager zu bringen, das genau diese Bedingungen dann verwirklicht. Und in diesen Basiskollektionen, das sind jetzt die Genbanken, von denen man heute spricht, sind die dort eingelagerten Proben ganz sicher aufgehoben. In der Bundesrepublik hat man an der Forschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig-Völkenrode eine derartige Genbank eingerichtet. Die Amerikaner haben entsprechende Einrichtungen in Fort Collins in Colorado. Die Sowjetunion hat ein sehr großes Basislager in Krasnodar am Kuban. Der Vorgang ist dann folgender. Aus solchen Basislagern wird je nach Anforderung kleine Saatgutmengen hier und dorthin verschickt. Und wenn der Vorrat heruntergeschrumpft ist, dann kommt eine neue Vermehrung, um den Ausgangsbestand wiederherzustellen. Und dann ist wieder Zeit für viele hundert Jahre. Zunächst hatte die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der UNO, die FAO in Rom, das Thema der Sicherung genetischer Vielfalt bei Nutz- und Nahrungspflanzen aufgegriffen. Doch die FAO ist eine große Organisation, in ihr spielt der politische Proporz eine Rolle. Sie ist nicht frei von ideologischen Spannungen. Deshalb wuchs das Bedürfnis nach einer Untergruppe der FAO, die die praktische Arbeit technokratisch und allein nach sachlichen Kriterien angehen konnte. So entstand die schon mehrfach erwähnte Consultative Group on International Agricultural Research, also jene Beratergruppe aus international anerkannten Züchtungsforschern und Pflanzengenetikern, der Professor Fischbeck als Vertreter der Bundesrepublik bis 1980 angehörte. Die Berater helfen beim Aufbau von Genbanken. Oft bemüht sich eine von ihnen entsandte Expedition, zunächst im Zielland, um die Erlaubnis, Wildformen von Nutzpflanzen sammeln zu dürfen. Die betreffende Regierung bittet dann einen heimischen Wissenschaftler, die Expedition zu begleiten. Er behält die Hälfte der gesammelten Wildformen, die im Ursprungsland verbleibt. Das ist dann oft der Grundstock für eine nationale Genbank. Die andere Hälfte geht in das internationale System, das heißt in spezialisierte Institute. Das IRRI-Institut in Los Baños zum Beispiel ist für die Reissammlung verantwortlich. Das CIMMYT, also das Institut für die Verbesserung von Mais und Weizen in Mexiko, sollte die Weizensammlung übernehmen, fühlte sich jedoch überfordert bei der Aufgabe, Hunderttausende von Mustern zu hüten. Deshalb hat man die Leiter der nationalen Sammlungen in Fort Collins in den Vereinigten Staaten, Krasnodar in der Sowjetunion und Bari in Italien verpflichtet, die Basiskollektion für Weizen zu übernehmen. Sie müssen den freien Austausch garantieren, wie das für die von der FAO finanzierten Sammlungen Bedingung ist. Zu den internationalen und den nationalen Instituten mit ihren Genbanken sollen noch regionale hinzukommen. Sie sollen für Länder jeweils einer Klimazone oder einer ökologischen Region spezialisierte Arbeit leisten. In Turrialba in Costa Rica entsteht solch eine regionale Genbank für Mittelamerika. Sie wird von der Bundesrepublik finanziert. Als Prinzip ist akzeptiert, dass alles Material in Genbanken, die international unterstützt werden, grundsätzlich dem freien Austausch zur Verfügung stehen muss. Das klappt nicht immer. Gelegentlich kamen statt der aus Krasnodar angeforderten Proben ausweichende Antworten oder Rückfragen oder gar nichts. Dennoch, die Bestände sind gesichert, auch wenn sie nicht immer frei verfügbar sind. Im Übrigen seien solche Schwierigkeiten seltene Ausnahmen, sagt Professor Fischbeck. Die eigentlichen Probleme zeigen sich bei der künftig möglichen Nutzung der Sammlungen. Zahllose Sorten werden also gesammelt, sortiert, katalogisiert, tiefgefroren, vermehrt und müssen verfügbar sein. Dann aber ruhen sie für 100 Jahre. Der nächste Schritt ist nämlich wegen des Arbeitsaufwandes nicht zu schaffen, die Eigenschaften des gesammelten Materials zu bewerten. Die genetische Beratergruppe, auch die FAO, sehen sich nicht in der Lage, diese Arbeit vom Schreibtisch aus zu leisten. Für Theoretiker ist es unmöglich, die entscheidenden Kriterien auszuarbeiten und auf die einzelnen Muster anzuwenden. Allein ein Züchter, der ein bestimmtes Ziel verfolgt und entsprechendes genetisches Material sucht, könnte den Wert dieses oder jedes Musters schätzen. Für die Nutzung der Genbanken ergeben sich viele Fragen. Sollen private Züchter etwa bezahlen, wenn sie in Genbanken finden, was sie suchen? Sollen staatliche Institute für Pflanzenzüchtung, wie sie in den sozialistischen Ländern die Regel sind, das Material kostenlos erhalten? Machen die privaten oder staatlichen Zuchtbetriebe überhaupt angemessenen Gebrauch von diesen öffentlich finanzierten Genbanken? Oder suchen sie nicht vielmehr gut bearbeitetes und beschriebenes Material, in dem schon viel Entwicklungsarbeit steckt, das die Genbanken im Allgemeinen aber nicht bieten können? Diese Fragen sind schwer zu beantworten. Wichtig ist zunächst, dass die genetische Vielfalt unserer Nutz- und Nahrungspflanzen das in der Entwicklungsgeschichte ausgefaltete Potenzial von Eigenschaften bewahrt wird. Denn das Potenzial muss zur Verfügung stehen, kann die letzte Rettung sein, wenn die Hochzuchtsorten aufgefrischt werden müssen. Die internationale Zusammenarbeit verläuft allerdings nicht immer ganz reibungslos. Zwar ist man sich einig über die Dringlichkeit dieser Arbeit, aber das Bewusstsein vom Wert genetischer Ressourcen hat einige Politiker wenig sachbezogen argumentieren lassen. In Stockholm, bei der ersten großen Umweltkonferenz der UNO im Jahre 1972, verwahrten sich die Vertreter der Entwicklungsländer gegen die Forderung ihrer Partner aus den Industrieländern, sie sollten auf ihre Umwelt Rücksicht nehmen. Das wurde als Zumutung empfunden. Die Vertreter der Entwicklungsländer argumentierten etwa so: Ihr warnt uns vor Industrialisierung. Sollen wir nur eure Sauerstofflieferanten sein? Ihr wollt uns die schmutzige, aber doch recht lukrative Industrieproduktion nicht gönnen, mit der ihr selbst so viel Geld verdient. Euer Umweltschutz ist eine versteckte Form des Neokolonialismus. Ihr macht euch Sorge um die genetische Vielfalt der Nutzpflanzen, nachdem ihr sie rücksichtslos vergewaltigt habt in eurer Gier nach immer höheren Erträgen. Jetzt seid ihr mit eurem Latein am Ende und wollt unsere noch intakten genetischen Reserven ausbeuten. Bei den Diskussionen der Fachleute, zum Beispiel in der Beratergruppe für Genetik, waren solche Töne nicht zu hören, obwohl auch dort Wissenschaftler aus Entwicklungsländern mitarbeiten. Professor Fischbeck meint, die Argumente seien gelegentlich übertrieben worden auf großen Konferenzen. Dort herrsche eben eine ideologisch motivierte globale Konfrontation vor. Wenn die Stunde der politischen Redner vorbei sei, fänden sich die Fachleute wieder zu sachlicher Arbeit zusammen. Vielleicht kommt die Arbeit zur Sicherung genetischer Ressourcen von Nutzpflanzen einigermaßen gut voran, wie es im Bericht der genetischen Beratergruppe beschrieben wird, weil das Thema so speziell ist. Wer sich vernünftig damit befasst, sieht, dass es sich hier um ein Problem der ungeteilten und unpolitischen Natur handelt. Alle Menschen müssen es behandeln und lösen. Wenn sie sich streiten, wird die Natur ihre Gabe zurückziehen. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, hat während ihrer Beratungen in Helsinki und Genf von 1973 bis 1975 unter anderem nach Inhalten für eine verstärkte Zusammenarbeit gesucht. Man einigte sich dabei auch auf den Bereich Wissenschaft und Forschung. Im Februar 1980 fand in Hamburg ein erstes wissenschaftliches Forum statt. Auf ihm berichteten die von den Unterzeichnerstaaten der KSZE entsandten Wissenschaftler über den Forschungsstand in ihren Ländern in verschiedenen Sachgebieten, von der Energieforschung bis zur Krebstherapie. Auch die Nahrungsmittelerzeugung stand zur Debatte. Dabei wurde dann unter anderem über eine mögliche Zusammenarbeit zur Sicherung genetischer Bestände gesprochen. Im offiziellen Bericht über das Forum hieß es: Auf das Erfordernis internationaler Zusammenarbeit bei der Erhaltung genetischer Mannigfaltigkeit von Pflanzen und Tieren in ihren natürlichen Ökosystemen wird besonders hingewiesen. Dazu sollte auch die Einrichtung von mehr und reichhaltigeren Genbanken zur Erhaltung von genetischem Material für die künftige Pflanzen- und Tierwelt gehören. Das ist eine karge Feststellung. Der Grund ist klar. Mehr als die internationale Kooperation auf dem Gebiet der konventionellen Pflanzenzucht faszinieren Zukunftshoffnungen die Wissenschaftler. Im Vordergrund des Interesses steht so zum Beispiel die genetische Manipulation von Nutzpflanzen, unter anderem mit dem Ziel, sie zur Bindung von Luftstickstoff zu befähigen. Was bedeutet das? Leguminosen, also Schmetterlingsblütler, leben in Symbiose mit Bakterien. Diese können elementaren Stickstoff, aus dem 4/5 der Luft bestehen, in eine für Pflanzen verwertbare Form binden. Jährlich werden auf diese Weise etwa 200 Millionen Tonnen Stickstoff aus der Luft von Pflanzen genutzt. Die industrielle Erzeugung von Stickstoffdünger nach dem Haber-Bosch-Verfahren beträgt dagegen nur 80 Millionen Tonnen. Sie erfordert viel Energie und kostete 1978 rund 50 Milliarden Mark. Es wird bezweifelt, ob es möglich ist, diese Produktion bis zum Jahre 2000 auf 200 Millionen Tonnen zu steigern. Es fehlen Energie und Rohstoffe für die Anlagen. Außerdem belasten die industrielle Gewinnung und die massive Verwendung von künstlichem Stickstoff die Umwelt. Zusätzliche Düngung ist aber erforderlich, wenn im Jahre 2000 vielleicht 8 Milliarden Menschen ernährt werden müssen. Darum wird versucht, Getreidearten genetisch so zu verändern, dass sie mit Stickstoff sammelnden Bakterien die gleiche Bindung eingehen wie Leguminosen. Hätte man dabei Erfolg, wäre das eine revolutionäre Tat, wichtiger noch als die grüne Revolution. Auf dem Hamburger Wissenschaftsforum wurde auch über die Kombinationszüchtung mit Hilfe haploider Pflanzen gesprochen. Worum geht es dabei? Bei der Zucht von geschlechtlich vermehrten Pflanzen muss man sehr viele Individuen aufziehen, um einige darunter zu finden, die die gewünschten Eigenschaften haben. Die Pflanzen müssen viele Generationen hindurch weitergezüchtet werden, ehe eine konstante Linie, also eine einigermaßen reinerbige Sorte, verfügbar wird. Bei solch einer Sorte muss die große Mehrheit der einzelnen Pflanzen die gewünschten Eigenschaften haben und über Generationen hinweg behalten. Solche konstanten Linien zu züchten, erfordert viel Zeit und Raum. Bei der Zucht aus Haploiden nutzt man die Tatsache, dass sich unreife Geschlechtszellen von Pflanzen gewinnen und unter recht komplizierten Laborbedingungen zu voll entwickelten Pflanzen aufziehen lassen. Die so gezüchteten Pflanzen, die aus Zellen stammen, die nach der Geschlechtszellenteilung entstanden, enthalten nur den einfachen Chromosomensatz. Man sagt deshalb, sie seien haploid. Mit dem Gift der Herbstzeitlose, dem Kolchizin, lässt sich dieser einfache Chromosomensatz verdoppeln. Die Zellen sind dann wieder diploid, die Pflanze hat die volle Genzahl ihrer Art und ist fruchtbar. Praktiziert man dieses mit einer Pflanze, die man ihrer guten Eigenschaften wegen identisch fortpflanzen will, so kann man durch diese Staubbeutel- oder Antherenkultur rascher zu reinerbigen Linien gelangen als über die geschlechtliche Vermehrung. Bei dieser werden nämlich stets verdeckte, unerwünschte Merkmale mitgeführt, die in den Nachkommen wieder hervorbrechen. Noch bedeutender ist die Raumersparnis. Gewöhnliche Pflanzenzüchtung arbeitet mit vielen Einzelpflanzen, die bis zur Reife der Samen aufgezogen werden müssen. Die Antherenkultur kommt mit Glasschalen aus, die unter Kunstlicht gestellt werden. Die zweite unkonventionelle Methode ist die Aufzucht von vollständig neuen Pflanzen aus einer einzelnen Körperzelle, jener Pflanzen, die besonders erwünschte Eigenschaften haben. Zunächst wird dabei die Körperzelle, in der Fachsprache Somazelle, ihrer Außenhaut entkleidet. Der Inhalt, das Protoplast, bleibt und wird in eine Nährlösung gelegt. Dieses Protoplast teilt sich und bildet einen Kallus, eine besondere Gewebeform, die zur Pflanze weiterentwickelt werden kann. Diese hat dann die gleichen gewünschten Eigenschaften wie die ursprüngliche Pflanze. Schließlich gibt es die somatische Hybridisierung von Protoplasten, also eine Verschmelzung der Zellen von Pflanzen verschiedener Arten, woraus sich neue Pflanzen entwickeln können. So entstanden zum Beispiel Bastarde von Tomaten, Kartoffeln, Sojabohnen, Gerste und verschiedene Arten der Tabakfamilie, deren Mitglieder besonders gut für genetische Experimente geeignet sind. Diese Arbeiten faszinieren heute Biologen und Züchtungsforscher. Sie wecken die Hoffnung, das mühselige Geschäft des Züchtens, das viel Zeit und Platz erfordert, bald durch die Anwendung mikrobiologischer Technik, also der automatischen Bearbeitung großer Mengen von Einzelpflanzen, im Laboratorium abzulösen. Die Wissenschaftler erhoffen noch mehr von der genetischen Manipulation der Nutzpflanzen. Sie wollen die schon erwähnte biologische Stickstoffbindung verwirklichen. Sie wollen durch Verbesserung der Pflanzen Wasser, Nährstoffe und Lichtenergie besser nutzen. Ein weiteres Ziel sind umprogrammierte Pflanzen. Diese sollen Protein produzieren, dessen Nährwert größer ist als gegenwärtig. Es geht auch um Pflanzen, die bei unvermindertem Ertrag schneller reifen. Ein Züchter soll nicht mehr nach der seltenen Mutante suchen müssen, die irgendwann in der Entwicklungsgeschichte natürlich entstand und im genetischen Material ihrer Art versteckt ist. Diese Mutante soll vielmehr gezielt konstruiert werden. Der Mensch will in die Evolution eingreifen. Er will neue Formen 10.000-mal schneller erzeugen, als es die Natur bisher tat. Auf dem Hamburger Wissenschaftsforum sprach der kanadische Pflanzenforscher Baschek aus, was viele seiner Fachkollegen denken. Was an Möglichkeiten in den Laboratoriumstechniken, der Gewebekultur von Pflanzen und in der Ausweitung der genetischen Basis unserer Nutzformen steckt, ist unvorstellbar. Sollen diese Möglichkeiten verwirklicht werden, müssen noch viele grundsätzliche Probleme gelöst werden, wozu internationale Kooperation viel beitragen kann. Es gibt ungeahnte Möglichkeiten und viele ungelöste Probleme. Trotz der verheißungsvollen neuen Methoden darf jedoch die herkömmliche Züchtung nicht vernachlässigt werden. Sie hat sich bewährt und führt zu guten Nutzpflanzen, solange genügend genetische Reserven zur Verfügung stehen. Es ist noch nicht geklärt, ob der Aufbau von Pflanzen aus Somazellen auch bei jenen Arten gelingt, die wir gern haben wollen, und nicht nur bei einigen eher unwichtigen Arten. Es ist also nicht sicher, ob die Bastardisierung nützlicher und fruchtbarer neuer Arten aus Körperzellen schon vorhandener Nutzpflanzen gelingt. Es ist ebenfalls ungewiss, ob man bei Leguminosen die Fähigkeit des Zusammenlebens mit stickstoffsammelnden Bakterien wissenschaftlich erkennen und dann bei Weizenpflanzen durch Züchtung anderen Eigenschaften hinzufügen kann. So bleibt die herkömmliche Züchtung der zuverlässigste Weg, um das zu nutzen, was die Natur in Millionen Jahren an Vorarbeit geleistet hat. Unbeeinflusst vom Menschen laufen in der Natur die Züchtungsvorgänge ab. Dabei geht es offensichtlich darum, Leben in allen Wechselfällen zu erhalten. Dazu dient das natürliche Prinzip der Vielfalt. Durch dieses Prinzip werden die Arten erhalten, weil einzelne Pflanzen immer in der Lage sind, sich den Veränderungen der Umwelt anzupassen. Aus dieser Vielfalt schöpft auch der Mensch, wenn er konventionell züchtet. Vielfalt ist ebenfalls die Basis der genetischen Manipulation, um jene Gene zu erlangen, die manipuliert werden können. Der Schatz der Vielfalt muss gehütet werden. Die dazu notwendige internationale Zusammenarbeit verläuft zwar nicht reibungslos, aber sie funktioniert. Es ist das ständige Bemühen, das genetische Material der wichtigsten Nutzpflanzen zu sichern. Auch vom Erfolg dieser Arbeit hängt das Überleben der Menschheit ab. Auf NDR 3 hörten Sie eine Sendung von Christian Schütze. Umweltschutz für übermorgen. Die Erhaltung der Arten. In der Sendung sprachen Angelika Drag-Wedekind, Paul Edwin Roth und Günter Flesch. Regie führte Ingo Held.